Am 10. März veröffentlichte der Vertreter des Landesvereins der Koreaner in den USA eine Erklärung unter dem Titel »Bauen wir mit der Kraft, die nationale Verräterin Park Geun-hye des Präsidentenamtes enthoben zu haben, eine neue Gesellschaft für Souveränität, Demokratie und Einheit auf.« In der Erklärung wurde hervorgehoben, man solle mit der Kraft, Park Geun-hye ihres Amtes enthoben zu haben, die Gerechtigkeit der Gesellschaft verwirklichen, die Sitt-Nord-Beziehungen verbessern und ein souveränes, demokratisches und vereinigtes Land aufbauen.